Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich mache es immer nur heimlich. Was macht ihr immer nur heimlich? Erzählt mir davon. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin, heute Nacht Bianca, 24 Jahre alt. Hi. Hallo. Bianca, ja, guten Morgen. Hallo? Ja, Bianca, hallo. Ja, hallo. Jetzt haben wir uns aber. Jetzt, ja. So, du hast dich bei mir gemeldet zu diesem Thema. Ja. Ich mache es immer nur heimlich. Ja, genau. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was du mir erzählen wirst. Und denn ab heute ist es dann ja nicht mehr so ganz heimlich. Ja, ich denke mal, dass das jetzt nicht jeder so gucken wird. Nee, das hört sowieso kein Schwein hört zu. Gut. Ja. Also, ich habe einen Freund. Ja. Und treffe mich aber mit einem Paar. Das heißt, wo ich SM-Praktiken ausübe. Mhm. Das heißt, in dem Falle bin ich dominant. Weil ich das mit meinem Partner irgendwo nicht ausleben kann und er auch nicht das Verständnis dafür hat. Mhm. Wir bewegen uns dann halt auch in gewissen Dunkelkammern oder Dunkelräumen, wie man so sagt. Die gibt es nicht nur für Homosexuelle. Ich weiß, ich weiß. Und das ist halt das Problem. Also ihr trefft euch, du und dieses Paar, in diesen Dunkelräumen unter anderem. Ja. Wo hauptsächlich trefft ihr euch denn? Bei denen zu Hause oder geht ihr in gewisse Etablissements oder so? Nein, also wir treffen uns schon meistens bei ihnen zu Hause, weil bei mir geht es ja nicht. Mhm. Und die haben halt auch schon so gewisse Vorrichtungen und so, um Übungen auszuüben. Mhm. Wie gesagt, ich bin halt dominant. Du bist dominant. Wie lange bist du denn mit deinem Freund, mit deinem normalen Blümchensex-Freund zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre? Ja. Und da bist du auch die Blümchensex-Frau? Nicht unbedingt. Also ich kann es ja nicht ausleben, weil sobald ich irgendwie ihn etwas auf diese Schiene bringen möchte, blockt also sofort ab. Also was war denn das höchste der Gefühle, was du bisher mit ihm hast machen können? Oh Gott, ich habe ihn mal ans Bett mit 2 Händen binden dürfen. Mit 2 Händen binden? Ja, so an das Gestell. Ne, das ist ja Pillepuh, ne? Ist ja nichts. Ja, das ist das Problem. Aber das war ihm schon zu viel, oder wie? Ja, er hat dann gesagt, jetzt ist das zu viel und es geht ihm schon zu arg in den SM-Bereich. Mhm, und er hat halt auch eine Abneigung gegen diese Menschen irgendwie. Mhm. Und sagt, das ist halt anormal. Und ich sage halt, es ist nicht anormal. Ach, weil so, ich lebe es ja auch. So krass ist er drauf, dass er sogar sagt, das ist anormal. Ja, weil ich es wahrscheinlich möchte. Oder auch. 3 Jahre zusammen. Und wie viele Jahre jetzt schon Kontakt mit dem Pärchen? 2 Jahre. 2 Jahre. Wie kam es zu diesem Kontakt? Es war übers Internet. Mhm. Hatten die mal eine Anzeige gemacht und haben eine Dame gesucht. Mhm. Und da habe ich mich dann halt auch drauf gemeldet, weil sie haben halt eine Dame gesucht und sie waren mir auch sehr sympathisch von der Anzeige her. Ja. Da habe ich mich halt gemeldet. Wie alt sind die? Also die Frau ist 28 und der Mann 32. Mhm. Also gar nicht so weit weg von deinem Alter. Nee. Wie oft triffst du die? Wie oft siehst du die? Alle 2 Wochen. Also es kommt immer darauf an. Wie sieht's in oder mit deinem Gewissen aus, deinem Freund gegenüber? Schwierig. Also irgendwie zwiegespaltet, weil ich nicht genau weiß, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Weil wenn ich nur mit ihm zusammen bin, weiß ich genau, es fehlt mir etwas. Mhm. Mhm. Und irgendwo möchte keiner irgendwie seine Gefühle zurückschrauben. Und ich kann es mit ihm nicht ausleben. Ich kann auch nicht mit ihm drüber reden. Mhm. Das ist schon klar. Das hatte ich schon so verstanden. Aber wie fühlst du dich beispielsweise, wenn du von so einer Session mit diesen Leuten zurückkommst? Eigentlich die erste Zeit sehr gut, bis ich ihn sehe. Bis du ihn siehst. Ihr wohnt nicht zusammen? Teilweise. Also wir wohnen ab und zu mal zusammen, dann wieder nicht. Und jeder hat seine Wohnung. Und das Schwierige an der Situation ist, glaube ich, aber auch, dass er so eine kategorische Meinung hat. Er sagt ja nicht nur, es ist nichts für mich. er wertet das ja moralisch quasi ab, ne? Dieses, diese Art der Sexualität. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es nur wegen mir, weil ich jetzt so bin, dass er da diese Meinung vertritt. Aber weiß er denn überhaupt genau, dass du so bist, oder ahnt er das nur so? Ich glaube schon, dass er es weiß, weil ich habe auch schon sehr oft versucht, mit ihm zu reden, ganz einfach aus dem Aspekt heraus, weil ich es ausleben möchte. Mhm. Hast du denn, bevor du dieses Pärchen kennengelernt hast und bevor du mit deinem Freund zusammen warst, in dieser Richtung auch schon Erfahrungen gemacht? Ich hatte schon immer das Bedürfnis. Aber es ist nicht umgesetzt worden? Nein. Wenn du dich jetzt mit diesem Pärchen triffst, du sagst, du bist dominant, was genau geht denn da alles ab? Das sind Erniedrigungen, das geht von verbal bis hin zu Anketten. Also du erniedrigst das Pärchen? Ich erniedrige ihn. Ihn, ne? Und sie ist meistens so, wie man sagt, die Zofe, ja. Die Zofe, also deine Dienerin, deine Gehilfin. Handlangerin. Handlangerin, ja, genau. Ne? Genau. Also verbale Beschimpfungen und es geht aber auch dann in der Praxis aber auch. Du bist diejenige, die ausübt, die zuschlägt, die hart zulangt. Ja. Ne? Ja. 3 Jahre, das ist ja so eine, fast schon so eine richtig tiefe, klassische Beziehung. Ne? Man sagt, nein, 2 Jahre bin ich mit dem Paar zusammen. Nee, aber 3 Jahre mit deinem Freund meine ich jetzt. Ja, aber es wird weniger. Ich wollte dich jetzt genau auf die Perspektive ansprechen. Wie soll das weitergehen? Es wird weniger. Ich liebe ihn. Was heißt, ich liebe ihn? Das ist Liebe und Sex sind 2 verschiedene Dinge, ja. Mhm. Das sage ich immer. Und das Problem ist, manchmal denke ich, ich liebe ihn durch seine Art, weil er nett ist, weil er mir manchmal zuhört. Mhm. Aber sobald ich auf diese Perspektive komme, bricht er sofort ab. Mhm. Und da denke ich mir manchmal irgendwie ewig so leben und nie das ausleben, was ich gerne möchte. Mhm. Du sagst, es wird weniger. Was wird denn weniger? Auch deine Zuneigung zu ihm? Sexuelle zum Beispiel. Das Sexuelle. Ja, hast du überhaupt noch Lust, mit ihm zu schlafen? Nein. Nein. Das heißt, du machst es ihm zum Gefallen? Ja. Es ist aber jetzt nicht nur, weil ich nur SM möchte, das ist ja nicht. Es geht mir einfach nur darum, dass er so mit Vorurteilen behaftet ist und ich ein bisschen auch nachgibt. Was würde er sagen oder wie würde er reagieren, wenn er davon erfahren würde, was du tust, was du gerade erzählt hast? Was würde er tun? Vielleicht würde er sich trennen. Vielleicht wäre er total abgeneigt von mir. Das kann auch sein, er würde mich wahrscheinlich auch verachten. Also, aber ich finde schon, Bianca, dass du recht hoch pokerst, hier jetzt anzurufen in aller Öffentlichkeit. Und die Gefahr besteht ja schon, dass man dich erkennt oder dass er das vielleicht doch irgendwie erfährt. Vielleicht ist es besser, wenn er es hört. Du möchtest das sogar, ne? Teilweise schon, ja. Also mutmaße ich mal, dass es vielleicht, wenn er das heute Nacht hier nicht gehört hat, dass es gar nicht mehr so lange hin ist, bis du ja, zumindest auf Distanz zu ihm gehst oder dich vielleicht sogar trennen wirst von ihm. Ja. Und dann brauchst du es auch nicht mehr heimlich zu machen. Ich hoffe nicht. Könntest du dir vorstellen, auch eine Liebesbeziehung zu haben zu jemandem, mit dem du diese härteren sexuellen Praktiken auch durchziehst? Ja, natürlich. Das schon. Das schon. Also es wäre mir schon irgendwo lieber, jemand Festes zu haben, der auch im alltäglichen Leben irgendwie bei mir ist. Aber du möchtest immer die dominante Rolle haben oder kann es auch mal wechseln? Kann eventuell auch mal wechseln. Aber nicht so gerne. Nicht so gerne, aber es kann mal vorkommen. Du schlägst lieber zu, als dass du geschlagen wirst. Ja, so ungefähr. Ja, wem es Spaß macht. Bianca, danke für deinen Anruf, danke fürs Vertrauen. Ja. Okay. Alles Gute und viel Spaß. Gut. Tschüss. Ich mache es immer nur heimlich. Das ist das Thema heute Nacht bei uns. Und ich garantiere, nein, ich weiß es, dass jeder, der jetzt vor dem Fernseher da zu Hause oder wo auch immer sitzt oder vor dem Radio oder am Radio sitzt, jeder von euch, jeder von uns hat irgendetwas, was er nur alleine für sich macht. Das kann etwas ganz Banales sein, es kann aber auch etwas sehr Abgefahrenes. Es kann natürlich auch was Sexuelles sein. Oftmals ist das ja nur angesiedelt im Bereich der Sexualität. Wenn ihr so ein bisschen aus dieser Geheimnisecke herauskommen wollt und mir davon erzählen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jennifer ist jetzt dran. 22 Jahre und auch noch Annika, 20 Jahre. Mit wem rede ich zuerst? Ja, hier ist Jennifer. Die Jennifer. Guten Morgen, ja. Guten Morgen. Was machst du denn immer heimlich? Ja, also ich mache das nicht alleine, sondern mit meiner Schwester zusammen. Die heißt Annika. Ja, die heißt Annika. Die sitzt auch neben dir. Ja, die sitzt am Radio. Am Radio. Nebenan im Zimmer. Aha. Na gut, also reden wir jetzt erstmal. Ja, ja, was macht ihr? Wir strippen. Ihr strippt? Ja, wir strippen zusammen. Und zwar ist das so passiert, wir sind zuerst auf einer Fete so gewesen. Ja. Mit Freunden und Bekannten und das, da wir zwei immer so die Clowns spielen, so ein bisschen Blödsinn machen, die anderen zum Lachen bringen und so. Und dann haben wir ein bisschen viel getrunken an einem Tag. Und dann haben die uns gefragt, ja, hört mal, wie sieht das denn aus? So, habt ihr nicht Lust, mal ein bisschen so zu strippen und so? Ihr könnt das bestimmt, weil wir auch leidenschaftlich gern tanzen. Mhm. Dann haben wir natürlich gesagt, okay, klar, können wir machen. Und ich gehe davon aus, dass ihr auch recht gut und knackig aussieht. Ja, kann man sehen, wie man will. Aber es wird schon ganz okay sein, glaube ich. Ja, auf jeden Fall hat das dann damit angefangen, auf der Fete. Und dann ging das weiter. Ja. Dann haben wir uns also ihr habt es auf der Fete, ihr habt es auf der Fete dann zum allerersten Mal gemacht. Ja, das haben wir zum allerersten Mal gemacht. Gute Musik dazu. Bitte? Und dann, ich sag gute Musik dazu und dann ein Stück nach dem anderen. Ja, ganz genau. Habt ihr denn zum ersten Mal auf dieser Fete, das war ja eine Privatfete, ne? Ja. Alle Hüllen fallen lassen? Restlos alle? Nee, also nee, ganz nicht. Ganz nicht. Muss ich ehrlich sagen, ganz haben wir das nicht gemacht. Mhm. Also Höschen hatten wir an. Höschen war noch an, da war noch eine Schamgrenze. So, so fing die ganze Geschichte an. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ja, das hat sich so weiterentwickelt, wir saßen dann an dem Abend, als wir zu Hause waren, am nächsten Morgen Kater gehabt und so, da haben wir noch überlegt und so. Mhm. Und dann haben uns Freunde angerufen, meinten, das war ganz gut und so. Die haben uns mehr so angespornt, meinten, das war ganz toll gewesen. Ja, auf jeden Fall haben wir das dann... Sag schnell, dann haben wir das, ja, ich bin ganz nervös. Ihr habt es dann irgendwann nochmal neu gemacht, irgendwo anders. Ja, die haben uns auf jeden Fall angesprochen, wir sollten das weitermachen, das sah gar nicht so schlecht aus. Und also dann haben wir zu Hause ein bisschen vom Spiegel, wir haben riesen Spiegel bei uns im Zimmer. Bisschen geübt. Da haben wir ein bisschen so geübt. Ja. Haben uns das im Fernsehen angeguckt und so. So, und wo macht ihr es jetzt heute aktuell? Also nicht heute Abend, aber so in der Gegenwart, wo macht ihr das? Ja, wir machen das heute halt so in Diskotheken, machen wir das schon mal. Wir hatten anfangs angefragt und so und dann... Also schon richtig professionell. Ja, nicht ganz professionell, aber... Aber ihr kriegt Kohle dafür, ne? Ja, sicher. Mhm, ja. Aber das ist nicht der Hauptgrund, weswegen wir das Der Spaß machen. Ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Ja, ganz genau. So, ihr zwei Süßen, Annika und Jennifer, strippen dann in irgendwelchen Diskotheken. Ja, ganz genau. Denn dann aber ganz nackt, so alle Hüllen weg und runter? Ja, auch mit Spielchen so ab und zu. Wie mit Spielchen? Ja, wenn wir werden auch privat angerufen. Mhm. Also dann gehen sie auf Geburtstage und so von anderen Leuten. Nur ist das dann rufen die uns an und dann machen wir das auch so. Ach so, als Geburtstagsüberraschung quasi. Ja, als Überraschung so und dann machen wir das, haben wir auch schon mal mit Öl gemacht und also so Spielchen gemacht und dann haben wir die Gäste auch mal so mit einbezogen in unseren Spielchen. Was dann immer sehr peinlich aussieht für die Zuschauer. Ja, für die ist das dann mehr so peinlich, aber die finden das dann nachher ganz in Ordnung und meinen das super und erzählen uns dann auch weiter. Ja. Und so ist das eigentlich gekommen, dass wir das jetzt öfters machen. So, was machen denn Jennifer und Annika im normalen Leben? Im normalen Leben? Ich bin Krankenschwester, also ich mache eine Ausbildung als Krankenschwester. Eine ganz brave, ordentliche Krankenschwester. Ja. Niemand im Krankenhaus würde erahnen, was du nachts in Diskotheken treibst. Nee, ich glaube, die wissen davon nicht. Da weiß keiner was von. Also auf meiner Arbeit weiß das keiner. Ja, daher ja auch der Titel. Ich mache es immer nur heimlich. Wobei, so ganz heimlich ist das bei euch ja nicht. Das findet ja schon in einer gewissen Öffentlichkeit statt. In einer gewissen Öffentlichkeit schon. Eine gewisse meine Eltern sind sehr konservativ eingestellt. Die wissen das nicht. Nee, die wissen überhaupt nicht. Nun wollen wir auch nicht hoffen, dass die heute Nacht zufälligerweise mal, dass wir der Fernsehen eingeschaltet haben. Nee, hoffe ich nicht. Kann ich dir mal meine Schwester geben? Ja, wenn sie will, sehr gerne. Gib sie mir mal. Ja, einen Moment. Annika legt einen weiten Weg zurück. Ja, die traut sich gerade nicht. Ach, Annika, komm. Ich möchte so gerne mal mit Annika sprechen. Komm, Annika, trau dich. Komm. Doch, komm. Ist halb so schlimm. Was meinst du, wie gut du dich hinterher fühlst, wenn du mit mir gesprochen hast? Macht sie nicht. Hallo? Annika? Ja? Na toll, endlich. So schlimm ist es auch gar nicht. Ich habe gerade die Jennifer gefragt, was sie im normalen Leben macht. Sie ist Krankenschwester. Und was machst du im normalen Leben? Ja, ich mache eine Ausbildung. Als? Also, hallo? Ja? Ich habe hier so einen schlechten Empfang. Ja, ach, ich höre dich ganz gut. Du machst eine Ausbildung als was? Ich mache also eine Ausbildung als Bürokauffrau. Ah, ja. Wollt ihr das denn noch weiter betreiben, diese Stripperei, in der nächsten Zeit? Ja, hatten wir eigentlich schon vor, weil das macht uns auch Spaß. Ja. Kommt denn da, ihr habt gerade, die Jennifer hat gesagt, das ist so halb professionell, aber da kommt doch auch ein bisschen Kohle rüber. Wie viel ist denn das so im Monat? Ja, also so viel ist das nicht. Mhm. Also leben kann man davon nicht. Nee, das ist mir klar, aber so ein paar hundert Mark schon. Ja, das schon. Ein paar hundert Mark schon. Wir machen das ja auch nicht jetzt nur jetzt hier so einmal oder so, wir machen das auch mehrmals am Abend. Also von einer Diskothek dann zur anderen oder so. Ach so, so richtig, dann also Tournee am Wochenende. Ja, genau. Quasi. Was würden die Eltern denn sagen, wenn die das erfahren würden? Ja, weiß ich nicht, wie die reagieren würden. Das ist ja das Problem. Die würden die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber es ist ja alles noch im Rahmen des dessen, was so in Ordnung ist. Ihr macht ja keine Schweinereien und Nee. Es ist ja nur, ihr tanzt und zieht euch ein bisschen aus dabei und dann ist auch Schluss. Ne? Da passiert dann ist Schluss. Danach passiert ja nichts weiter. Nee, habt also ihr, das auf keinen Fall, das wollen wir auch gar nicht. Nee, so habe ich es auch nicht verstanden. Habt ihr Freunde, ihr beiden? Also nee, zurzeit nicht, das ist ein bisschen schwer immer. Warum? Wegen dieser Nebentätigkeit oder was? Ja, wir hatten mal so einen Freund gehabt und der verstand das auch nicht. Mhm. Er wollte uns das dann auch verbieten und so. Ja. Klar, das ist natürlich für einen Mann auch schwierig, damit dann umzugehen und da auch die Toleranz aufzubringen. Ne? Ja. Auf jeden Fall, im Moment seid ihr Single, da ist es kein großes Problem. Ihr macht es in einer gewissen Heimlichkeit. Ja. Und habt Spaß dabei. Ja. Na dann mal weiter so, würde ich sagen. Ja. Schönen Gruß an Jennifer nochmal. Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss. Zwei strippende Schwestern, die das fast immer heimlich tun. Was macht ihr denn so heimlich? Erzählt's mir doch mal ganz einfach. 0800 5678 111. Jetzt bin ich gespannt auf Mike. Und Mike ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Die Leute verstehen mich am Anfang nie. Mike? Ja? Ja, jetzt. Ja, hallo Domian. Ja, grüß dich. 18 Jahre, stimmt, ne? Ja, genau, 18 Jahre bin ich. Und zwar erstmal großen Respekt an deine Sendung. Danke. Ja, und was mache ich heimlich? Also das Problem an der ganzen Sache ist zum Beispiel, dass meine Eltern mir verbieten, deine Sendung anzugucken. Die Eltern verbieten dir? Ja, und von daher war es mir eigentlich total peinlich, es bei dir anzurufen und dich damit irgendwie zu belästigen. Und nein, also wir wollen jetzt, das ist doch unglaublich, wir wollen uns doch gemeinsam empören. Ja, wieso? Weil das finde ich voll hart irgendwie, dass Leute einfach sich das Recht nehmen, auch, ich meine, auch wenn es meine Eltern sind, mir irgendwas zu befehlen und zu diktieren und einfach irgendwas zu verbieten, wovon sie im Nachhinein, glaube ich, sowieso nichts wissen, weil die wissen gar nicht, wie du drauf bist und so. Ja, du wohnst also noch zu Hause bei deinen Eltern? Ja, ich wohne auch bei meinen Eltern. Ja, wieso verbieten die dir denn besonders diese Sendung zu gucken oder generell abends spät noch Fernsehen zu gucken? Nein, also ging es hier eigentlich schon, aber vor allem deine Sendung, weil du halt ein Mensch bist, der recht weltoffen ist, über alles reden kann. Es gibt bei dir quasi keine Tabus und man kann anrufen und erzählen, was man gerade so auf der Seele hat und für die ist das total schlimm und man sollte sich eigentlich nur ihren Normen und ihren Gesetzen unterordnen und ansonsten geht da gar nichts. Mhm. Und für die ist das, also die akzeptieren nur das, was ihren Meinungen konform geht und alles andere ist so Teufelswerk, Sünde oder keine Ahnung, wie ich das sonst umschreiben soll. Klingt jetzt für einige Leute vielleicht total lächerlich, aber... Nee, das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt aber, einige Male haben sie dann doch diese Sendung verfolgt, ne? Um sich eine Meinung zu bilden. Ja. Und ich weiß nicht, ich habe damals auch versucht, mit denen irgendwie darüber zu diskutieren, dass eigentlich du eine Sendung führst, wo man halt einfach auch seine Meinung äußern kann. Mhm. Und wenn man diese Meinung nicht vertritt, dann schön und gut und man sollte sie zumindest akzeptieren. Mhm. Und die haben sich dann voll aufgeregt und so von wegen, ja, die Leute dieser heutigen Gesellschaft und dieser Zeit, die können sich alles erlauben, die kennen keine Tabus, die kennen keine Grenzen und so, das kann auch nicht sein. Was gucken deine Eltern gerne im Fernsehen? Was gucken Sie oder was? Ja, so recht konservativ. Also ich das soll jetzt keine Kritik an der ARD sein oder so. Ja, Tagesschau, das war's. Und das ist ja auch in Ordnung. Weiß ich nicht, Lindenstraße oder irgendwas. Ja, da geht's aber auch schon kritisch zur Sache. Ja. Sag mal, jetzt bist du ein junger Mann, aber immerhin ein erwachsener Mann von 18 Jahren. Ja, das Problem war, ich meine, wenn ich irgendwie eine Ausbildung hätte und nebenbei oder beziehungsweise selber Geld hätte, dann hätte ich mir auf jeden Fall schon eine Wohnung gesucht. Aber Problem, ich wollte auf jeden Fall mein Abitur machen, weil heutzutage ist es so ein bisschen schwer, jetzt ohne Abitur irgendwie einen Beruf zu bekommen. Und von daher wollte ich erstmal mein Abitur machen und dann auf jeden Fall, im Anschluss daran auf jeden Fall eine Ausbildung anfangen, weil der Druck, der wird von Tag zu Tag unerträglicher und es ist total hart für mich. Aber jetzt schlafen die Eltern im Moment. Die schlafen auch. Und du verfolgst diese Sendung heimlich. Ja, genau. Und du riskierst, wenn die jetzt zufälligerweise aufwachen würden, einen riesen Krach zu Hause. Auf jeden Fall. Mhm. Die würden auch keinen, weiß ich nicht, auch nicht davor Halt machen, jetzt um diese Uhrzeit richtig Krach zu machen. Also denen, weiß ich nicht, denen wird das nichts ausmachen. Die würden dann auf jeden Fall, weiß ich nicht. Schade, ich würde ja gerne, mal mit der Mutter oder dem Vater reden, aber das wird nicht möglich sein. Boah, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu hart. Das wäre echt keine gute Idee. Ja, ja. Ja, ich meine, du kannst das dir vielleicht nicht vorstellen, dass es heutzutage immer noch solche... Doch, kann ich mir gut vorstellen. ...die so konservativ sind, dass jetzt einem Jungen irgendwie verbieten, eine Sendung anzugucken. Mhm. Ich meine, ich brauche ja nicht immer mit dem konform zu gehen, was du gerade sagst, aber ich kann das mir zumindest anhören. Mhm. Darfst du denn sonst so abends Fernsehen gucken, was du möchtest? Nee, das wird eigentlich von ihnen mehr oder weniger alles so diktiert und kontrolliert. Mhm. Und ich habe damals, als ich mein Handy gekriegt habe von denen zum Geburtstag, dachte ich, war ich eigentlich recht positiv überrascht, weil ich dachte, von wegen, meine Eltern würden sich dann von heute auf morgen ändern und die schenken mir schon Handy. Das ist quasi schon ein Zeichen des Fortschritts. Aber die haben das Ganze nur aus dem einfachen Grunde gemacht, um mich dann jederzeit zu erreichen und zu sehen, wo ich gerade bin, mit wem ich gerade abhänge. Mhm. Bist du Einzelkind? Bitte? Bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch einen kleinen Bruder und mit dem könnte ich halt quasi nicht... Also es wird ja nicht viel bringen, wenn ich mit dem reden würde. Und von daher ist klar. Waren die denn mit dir immer schon so streng, auch als du noch ein bisschen jünger warst? Ja, die waren eigentlich von vornherein. Also ich wurde immer schon konservativ irgendwie erzogen, aber dadurch, dass ich halt eine weiterführende Schule besuche und quasi von der Gesellschaft, sage ich mal, viel mitbekomme von meinen Freunden auch. Sind deine Eltern engagiert irgendwo in einer Sekte oder einer Gemeinde oder irgendwo in einer konservativen Gruppierung? Ja, ich will jetzt nicht irgendwie jemanden beleidigen oder so, wenn er zum Beispiel jetzt, ich sag mal, jetzt den Jehovas angehört, aber die sind halt da in dieser Hinsicht schon ein bisschen engagiert und bemühen sich drum, dass da irgendwie in dem Sinne jetzt irgendwie kein schlechter Ruf von denen entsteht. Sind sie denn bei den Zeugen Jehovas? Ja, und so von wegen, du bringst Schande über unsere Familie. Da wundert es mich, dass ihr überhaupt einen Fernseher habt. Ja, also, ja, so ein bisschen haben wir schon, aber... Wie ist denn das dann, also dann ermesse ich es auf jeden Fall, Mike, was du da durchmachst im Moment. Ja. Denn die Sitten sind mir vertraut. Ja, eigentlich hatte ich irgendwie vorgehabt, jetzt mal nach meinem Abitur irgendwie zu studieren, aber dann... Lässt sich mehr oder weniger gezwungenermaßen zwischendurch nach Hause kommen, beziehungsweise zu Hause wohnen. Mhm. Und das würde ich auf keinen Fall machen. Ich würde auf jeden Fall mir eine Ausbildung suchen. Und wie ist das denn? Wie ist das denn so in Sachen Freundin? Da läuft doch wahrscheinlich gar nichts bei dir, ne? Ja, Freundin ist von wegen. Also, wenn sie meinen Eltern gefällt, dann ist das eine gute Freundin. Ansonsten ist das tabu. Beziehungsweise, also, wenn ich überhaupt eine Freundin haben dürfte, ich habe jetzt zwar auch heimlich eine Freundin. Du hast heimlich eine Freundin. Ja, ich habe heimlich. Also mein ganzes Leben ist quasi, besteht aus Heimlichkeiten. Also zwei Welten. Es geht halt nicht anders. Zu Hause bin ich halt der liebe Wunschsohn und draußen oder beziehungsweise auch zu Hause, wenn es irgendwie geht, dann lebe ich mein Leben aus. Hast du denn schon mal eine Freundin, ein Mädchen mit nach Hause gebracht? Ja, aber die wurde dann direkt so von wegen befragt. Die haben quasi fast schon so einen Fragenkatalog der vorgelesen und alles Mögliche und dann hieß es direkt danach, ja, so von wegen, ja, unser Sohn hat gleich zu tun und das Beste wäre, Dings hier, sie haben ja auch ihr Gesicht, obwohl sie gerade mal 18 waren. Und wenn, dann wäre sowieso wahrscheinlich auch nur Händchen halten möglich, ne? Nee, gar nicht. Nicht mal das? Also nee, geschweige denn, dass du mit einer Frau, einem Mädchen schläfst, da würden die wahrscheinlich austicken. Also da würden die, weiß ich nicht, ich glaube, dann würde die noch voll ausrasten. Hast du schon mal mit einer Frau geschlafen? Nein, gar nicht. Nein. Aber du hast jetzt eine Beziehung, da bahnt sich irgendwas an im Moment. Ja, klar. Und deswegen, ich wollte dann, nachdem ich jetzt, beziehungsweise in einem Jahr meiner Ausbildung beginnen werde, mit ihr dann zusammenziehen und versuchen, dann wenigstens einigermaßen anständiges Leben zu führen. Also ich kann dich auch nur ermuntern, Mike, wenn du das als so bedrückend empfindest. Auf jeden Fall. Raus, wenn es irgendwie geht, raus. Weil ich keine Freunde, Dinge aussuchen kann, gar nicht. Ja. Und sobald ich irgendwie was ihrer Meinung falsch tue, dann kriege ich direkt Fernsehverbot. Oder ich meine, obwohl ich 18 bin, manchmal rutscht denen auch eine Hand aus. Und wie ist denn das, wirst du auch mehr oder weniger genötigt, auch zu diesen Versammlungen zu gehen? Ja, Dings hier, ich habe da meistens irgendwie eine Ausrede, muss morgen für eine Klausur lernen, ihr wisst doch, das Abitur ist total wichtig und alles. Und meistens geht das, aber zwischendurch, wenn die ganz genau wissen, es ist nicht Klausurzeit, dann muss ich dann halt mit. Also ich kann mir vorstellen, dass dieser Abnabelungsprozess, den du ja gerade anfängst, vielleicht durchzustehen, sehr schwierig ist. Und ich kann mir wünschen, das durchzustehen, in deinem wirklich ureigenen Interesse, weil so dürfen Eltern nicht mit Kindern umgehen. Ja, also gar nicht mit Kindern, die schon 18 Jahre alt sind. Ja. Nee, aber die sind halt der Meinung, solange man zu Hause zu leben hat oder Dings hier, habe ich mich gefälligst deren Gesetze zu unterordnen und alles. Und es gab früher immer so den Spruch, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, ne, hast du dich so zu verhalten, wie wir das wollen. Ne? Wenn es geht, so schnell wie möglich raus da, Mike. Ne? Bitte? Ich sag, wenn es geht, so schnell wie möglich raus da. Ja klar, aber wie gesagt, ich kann jetzt irgendwie das letzte Jahr von meiner Abitur nicht irgendwie abbrechen, weil ja irgendwo purer Schwachsinn. Und von daher würde das auf keinen Fall gehen. Also ich will auf jeden Fall mein Abitur. Ja. Toi, toi, toi, alles Gute. Dir genauso. Tschüss, mein Lieber. Bis dann, ciao. Jetzt geht es weiter mit Katrin. Katrin, 33 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Und du machst auch irgendetwas immer wieder heimlich. Ja, ich habe ein Internetverhältnis. Ach, ein Internetverhältnis. Ja. Und du bist wahrscheinlich verheiratet und hast 5 Kinder. Verheiratet stimmt, aber keine Kinder. Verheiratet. Wie lange verheiratet? 11 Jahre fast. 11 Jahre, so lange. Mhm. Ne? Gute Ehe? Mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Mhm. Und jetzt hast du ein Verhältnis richtig, via Internet. 3 Monaten. Aber nur gechattet bisher? Bisher bloß gechattet, also in Anführungsstrichen bloß. Die letzten 6 Wochen war das schon dann ziemlich in erotischen Fantasien und auf erotischer Basis gewesen. Das heißt, es war schon fast ein Sex-Chat. Richtig, aber es war einfach irgendwie, wir haben das nicht vorher abgesprochen und das hat sich auch einfach so ergeben und wir wissen, wir kennen uns alle beide nicht, also bloß vom Chat halt und es ist einfach irgendwie der Draht zwischen uns da und... Du hast aber noch kein Foto von ihm gesehen bislang. Nicht, gar nicht. Nein, gut, man hat sich halt gegenseitig beschrieben, wie man ausschaut. Naja. Und da gibt es ja diese Späßchen so... Naja, erzählen kann einer viel, wie dann auch schon ist die zweite Sache. Wäre ich ja erstmal sehr skeptisch. Aber das ist ein anderes Problem. Du machst das ganz heimlich. Richtig. Dein Mann weiß ja gar nichts davon. Nee, der merkt da nichts davon. Der ist halt dann um die Zeit, weil er ist schon ein Stück älter wie ich. Mhm. Und er ist dann verschwindet halt, dann geht in sein Bett und was. Und ich verkrümmel mich unten ins Büro. Mhm. Und er wundert sich auch gar nicht, wenn er mal wach wird, also wenn du im Büro immer noch sitzt. Nee. Wie viel älter ist er denn? Du bist 33? Er ist 27 Jahre älter. 27 Jahre älter. Mhm. Das ist ein großer Zeitunterschied. Ja. Ne? Ja. Altersunterschied. Aber ich liebe ihn nach wie vor, aber es ist halt irgendwie, ich habe es auch, es ist so blöd, wie es klingt, mein Internetpartner hat es geschafft, dass ich in diesen 6 Wochen schon einen Höhepunkt hatte, was bei meinem Mann vorher, wenn ich mit ihm geschlafen habe, noch nie war. So heftig ging es schon beim Chatten zu, dass du selbst zum Orgasmus gekommen bist. Ja, aber bloß durch seine Beschreibungen. Also nicht irgendwie, dass man jetzt sagt, was der Geier will, die Spiele mit Vibrator oder sonstiges, sondern einfach, weil... Jetzt bin ich natürlich neugierig. Über Internet die Chemie stimmt. Ja, das ist natürlich so ein Satz, über Internet die Chemie stimmt. Ja. Was hat er denn wie beschrieben, dass du explodiert bist vor deinem Computer? Im Prinzip, wir haben das fing so ganz harmlos an und was man denn so für Vorstellungen und Träume hat und dann ging das, ja, dann fing einer an, ja, von wegen Waldlichtung, dieses... ganz normale im Prinzip, in Anführungsstrichen. Dann hat er dich so in der Fantasie auf einer Waldlichtung vernascht. Richtig. Und das hat dich völlig heiß gemacht. Beziehungsweise, ja, das war eigentlich mehr meine Fantasie und das hat ihn schon ziemlich heiß gemacht. Aha. Und dann beim anderen Mal fing ihr dann eben an von wegen gemeinsam im Wohnzimmer vorm Kamin. Ach so. Und ging das also richtig, also du, richtig schön gemütlich und dann... Du stehst auch auf so ungewöhnliche Orte beim Sex. Damit kann man dich hinterm Ofen herlocken. Ja. Ne? Unter Umständen. Im übertragenen Sinne, ja. Unter Umständen. Also jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, mitten im Park, auf der Parkbahn oder sonst was oder im Kino oder sowas. Das ist nicht mein Ding. Mhm. Aber Waldlichtung oder... Wohnzimmer, Kamin, was heißt ungewöhnlicher Ort, ist das ja heutzutage auch nicht. Nee, aber... ja, aber ist, halt nicht im also, Bett. Es ist was anderes als das eheliche Bett, in dem du so lange liegst. Wie ist denn der Sex überhaupt mit deinem Mann? Hat sich das nach den Ehejahren alles ein bisschen sehr... Ja. Das hat sich wahrscheinlich auch durch seine Krankheit ein bisschen abgelatscht, sagen wir mal so. Was hat er denn für eine Krankheit? Er hat Herzprobleme. Mhm. Und ich war eigentlich immer derjenige, der da ziemlich offensiv war und immer, wenn derjenige war, der die Initiative ergriffen hat. Und naja, dann war halt dann meistens der Fall, dass man immer so schön sagt, ich habe heute Migräne, Schatzi. Mhm. Gab es denn mal zwischen dir und deinem Mann guten Sex früher? Ja, schon. Das schon, ne? Das schon. Am Anfang, sagen wir so, die ersten 2-3 Jahre schon. Aber in den letzten 5-6 Jahren hat sich das so richtig... Ist gar nichts mehr gelaufen? Ja, gar nichts mehr kann man nicht sagen, aber naja, alle 6 Wochen einmal. Und dann wahrscheinlich auch ohne Orgasmus, oder? Ja. Bei mir schon. Aber sonst bei deinem Mann schon früher? Hat das bei meinem Mann schon. Hat es auch geklappt, ja. Ja. Nee, ich meine, früher hat es mit deinem Mann aber auch orgasmusmäßig bei dir geklappt. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Nee. Eigentlich nicht? Die ganze Ehezeit über? Nee. Und jetzt sitzt du vorm Computer und du hast einen Orgasmus? Es hört sich richtig, ich weiß, es hört sich total verrückt an. Ja, aber hallo. Ehrlich, du sitzt vor dem Computer und irgendjemand erzählt dir was von der Waldlichtung und du hast einen Orgasmus. Und du bist vorher 10 Jahre verheiratet, 11 Jahre. Und nicht bloß, ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist wirklich, er fängt dann das Beschreiben an und fängt das Erzählen an und was er macht und wie sich das anfühlt und alles. Und dann fange ich richtig das Zittern an und... Das deutet ja wirklich auf eine große Frustration hin, ne? Sexuell. Ja. Deinerseits. Ja. Was sich da so angestaut hat, dass da so eine Energie in dir ist. Richtig. Ist dieses sexuelle Unbefriedigtsein auch so der Grund, dass du dich da ins Internet begeben hast und... Überhaupt nicht. Nee. Gar nicht. Wir haben aus ganz einem anderen Grund haben wir uns eigentlich, wir haben uns an einem Stammtisch getroffen im Internet und haben uns ganz normal unterhalten und gequatscht und über Gott und die Welt geredet. Ohne Hintergedanken bei dir? Ohne Hintergedanken, ohne alles. Bei dir, vielleicht bei ihm nicht. Bei ihm, bei ihm auch. Sagt der Schlingel jetzt. Nee, ist so. Ja, kann ja ist sein, so. Ja. Ich weil wir so. Haben uns ja, wir haben uns schon ewig tierisch vorher unterhalten an diesem Stammtisch, auch mit anderen und so. Und was der Geier, warum? Und dann hat es sich so kolossal entwickelt. Richtig. Heute schon gechattet? Ja. Das heißt, du sitzt völlig entspannt jetzt vor dem Fernseher. Ja, obwohl heute nichts gelaufen ist. Ach, wie schade. Katrin hatte heute noch keinen Orgasmus. Richtig. Nee, aber es ist allein irgendwie... Katrin, stell dir mal bitte vor, du weißt ja jetzt nicht, wer dahinter steckt, ne? Ja. Stell dir mal vor, da steckt eine Lesbe hinter. Was wäre dann? Kann ich mir nicht vorstellen, aufgrund der Reaktionen. Mhm. Vor allem das Witzige ist, an dem Stammtisch, wo wir uns getroffen haben, bin ich die einzige Frau. Na gut, ich will es ja jetzt auch nicht mies machen, aber man kann ja mal an alles so denken. Ne? Nee, ich weiß, das ist ja immer, dass man sagt, man weiß ja nie, was dahinter steckt. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Willst du dich mit dem Mann auch mal treffen oder zumindest telefonieren? Das ist das, wo wir alle zwei nicht wissen, was wir machen oder nicht machen sollen. Weil er ist auch verheiratet. Und, weil so ist das ja noch in so einem sterilen Raum, sage ich mal. Wenn der ja schon anfängt zu telefonieren, ist das mit dem Fremdgehen quasi schon passiert dann. Ne? Es ist so schon passiert, aber das ist dann noch... Es ist, ja, und das ist halt das, wo man sagt, Mensch, auf der einen Seite, ich nehme ja meinem Mann auf der einen Seite dann auch nicht weg. Na gut, so kann man es natürlich immer sich hinbiegen. Ich, ne? Ja, ich weiß, es hört sich... Auf der anderen Seite habe ich ihn betrogen im Prinzip. Ist die Liebesbeziehung so platonisch denn noch intakt zwischen dir und deinem Mann? Ja. Jetzt? Ja. Das heißt, du würdest ihm auch sehr wehtun, wenn er das erfahren würde? Jo. Und Trennung und sowas kommt für dich gar nicht in Frage? Nee, nein. Überhaupt nicht. Und das ist auch das, ich meine, ich weiß zum Beispiel, dass mein Chatpartner nicht weit von mir entfernt wohnt. Das ist also wirklich ein Katzensprung von uns, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Aber es ist... Auf der anderen Seite, wir haben alle beide Bedenken davor, wenn wir uns treffen. Dann, er ist auch verheiratet, sagst du, auch in einer Beziehung, auch in einer relativ intakten Beziehung. Ja, aber halt auch das Gleiche wie bei mir. Ein bisschen unbefriedigt. Unbefriedigt. Ja. Ist die Krankheit deines Mannes eigentlich gravierend mittlerweile? Nee, es ist also mit Medikamenten, es ist in Zaum zu halten, sondern so. Also er ist 60 Jahre alt, bist du und herzkrank. Du bist 33 Jahre alt. Vielleicht ist es wirklich klüger, wenn es schon nicht ohne geht, dann nur dabei zu belassen, was ihr bisher gemacht habt. Das ist auch, weil wir alle beide irgendwo, wir haben im Prinzip beide Angst davor, dass wir was aufgeben, was uns jetzt doch Spaß macht und uns so blöd es klingt, vielleicht auch seelisch aufbaut. Mhm. Und vor allen Dingen, ihr gefährdet so im Moment eure Beziehungen. Richtig, nicht, und das wollen wir ja alle beide nicht. Ja, dann macht das mal so weiter. Und du kannst dich immer freuen auf schöne Orgasmen am Computer. Ja, und es ist, das ist halt irgendwie ganz, es ist einfach schön. Das macht die Katrin immer heimlich. Das ist wirklich was ganz Heimliches. Weißt nur du und er, ne? Ja, das sind nur wir beide. Und zwei, drei Leute jetzt auch noch. Die zweieinhalb, die zuführen, ja. Genau. Ich verstehe, die sagen es nicht weiter, Katrin. Na, hoffen wir es mal. Ich danke dir für den Anruf und wünsche dir alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. 1.37 Uhr, ach, was rede ich. 1.38 Uhr und 3 Minuten, 3 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Die Sekunde, 1.39 Uhr und 30 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema, ich mache es immer nur heimlich und ich möchte mit euch reden, ja, über das natürlich, was ihr nur heimlich immer macht. Was macht ihr also heimlich? 0800 5678 111. Und an dieser Stelle noch zwei Hinweise, morgen werde ich euch einen Trabi präsentieren, hier im Fernsehen zumindest. Die Radiohörer müssen so ein bisschen Fantasie walten lassen. Vor einigen Wochen hatte ich Ferdinand hier in der Sendung und Ferdinand erzählte, dass er seinen Trabi über alles liebt, mehr als seine ehemalige Freundin. Die Freundin hat ihn auch wegen des Trabis verlassen und da habe ich ihm gesagt, diesen Trabi will ich sehen. Und da er zufälligerweise in der Nähe von Köln wohnte, ist er hierher gekommen und wir haben so ein paar kleine Filmaufnahmen gemacht, die werden wir euch morgen einspielen. Dann, nächste Woche Freitag, nicht morgen, sondern nächste Woche Freitag, in der Nacht vom 24. März auf 25. März, haben wir mal wieder prominenten Besuch hier im Studio. Dann wird Ulla Kock am Brink bei mir sein. Und ihr könnt eine Stunde lang die Ulla fragen, was ihr die Ulla schon immer mal fragen wolltet. Nächste Woche Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag, ist Ulla Kock am Brink eine Stunde Gast hier in der Sendung und stellt sich euren Fragen. So, Andrea, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Hallo. Also mein Thema ist, was ich Verbotenes mache, ist, dass ich im Chat jemanden kennengelernt habe und seit 8 Jahren aber eine Beziehung habe. Und also den Chat-Freund kenne ich seit circa einem Jahr. Und im Oktober sowas habe ich den getroffen, zusammen mit meinem Freund. Zusammen mit deinem Freund? Ja, also wir wohnen in Bayern und er wohnt in Rostock und wir sind ja nach oben gefahren. Wusste denn dein Freund von dieser Bekanntschaft? Das wusste er, ja. Ach, das wusste er. Und dann haben wir uns zu dritt getroffen. Ist das auch eine Sexbeziehung im Internet gewesen, beim Chatten? Ja. Ja. Ja. So, dann habt ihr euch getroffen zu dritt? Genau, und wir sind weggegangen, das war alles ganz lustig. Dann sind wir ins Hotelzimmer zu dritt. Rotkäppchen-Sekt getrunken. Rotkäppchen-Sekt? Den trinken wir in Ostdeutschland. Der ist gar nicht so unlecker. Der ist nicht schlecht. Nee, der ist nicht schlecht. Der hatte einen schlechten Ruf früher, aber der schmeckt ziemlich gut. Ja. Ja. Dann irgendwann, früh um 2, wollte dann mein Chatfreund gehen und ich habe gemeint, okay, ich bringe dich noch bis zum Aufzug. Was habt ihr denn bis 2 Uhr gemacht, außer Rotkäppchen? Wir haben uns unterhalten, das war sehr lustig. Also da war nichts irgendwie. Einfach nur unterhalten zu dritt, das war recht lustig. Dann habe ich ihn zum Aufzug gebracht und dann saßen, da war da so eine Bank irgendwie davor und da saßen wir da. Und aufgrund dessen, dass wir ja vorher schon ab und zu mal Telefonsex hatten, das hat sich einfach im Laufe der Zeit ergeben. Passierte es vor dem Aufzug auf der Bank? Nein, wir sind ins Dachgeschoss. Wie bitte, ins Dachgeschoss? Vom Hotel, ja. Konnte man da so einfach ins Dachgeschoss gehen? Das ging, ja. Also da ist so eine Art Speicher? So eine Art Speicher? Ja, sowas, genau. Und da waren wir dann. Gut. Und was habt ihr da gemacht? Ja, Sex hatten wir. Sex habt ihr da gemacht? Einfach Sex, ja. Wie lange denn? Wie lange? 10 Minuten Quickie-mäßig? Nee, wir waren schon länger, so eine Stunde oder so. Und der arme Freund saß unten im Hotelzimmer? Ja, der hat geschlafen. Der hat schon geschlafen, der hat nicht auf dich gewartet. Du wolltest ihn noch einfach. Der hat mich auch gesucht, das habe ich am nächsten Morgen dann, hat er mir das erzählt, dass er rauskam und mich gesucht hat. Und ich habe ihm erzählt, dass ich mit meinem Chatfreund im Hotel unterwegs war, einfach spazieren. Und habt euch das Hotel mal angeguckt, ne? Genau. Ja, und dann? Und ja gut, das war das. Und dann kam mein Chatfreund das war so, dass ich dann kurz vor Weihnachten ihn besucht habe. Also wir blenden jetzt Rostock aus, das war es jetzt im Hotel. Genau. Ja. Wir haben dann noch zwei Tage da verbracht, ich habe ihn dann auch nicht mehr gesehen. Dann habe ich ihn wieder besucht und es war wunderschön. Er war zweimal bei mir dann in diesem Jahr schon. Nee, jetzt muss ich dich mal fragen, du fährst mit deinem Freund, also mit deiner langjährigen Beziehung zu diesem Chatfreund. Ja. Und deine langjährige Beziehung weiß, dass ihr auch, dass da auch was Erotisches ist. Nein. Ach, das wusste er nicht. Das weiß er nicht. Ach, er denkt, es ist eine platonische Beziehung. Ist der schön doof, ne? Also, wenn man das mal so sagen darf. Ja, wahrscheinlich, ja. Weil ich glaube, er will es nicht wahrhaben. Ja, denn eigentlich muss man das doch kombinieren, ne? Man kann ja eins und eins zusammenzählen. Was kommt raus? Zwei. Ja. Ne? Und in dem Fall, wie du es jetzt schilderst, würde das ja ein Blinder mit dem Krückstock, um es mal salopp zu sagen. Eigentlich, ja. Also. Stimmt. Jedenfalls war er jetzt noch zweimal bei mir für ein paar Tage. Und mein Freund war auch da. Und wenn er halt im Bett war, naja. Dann habt ihr es getrieben. Ja. Und du hast überhaupt kein schlechtes Gewissen? Doch. Deinem Freund gegenüber? Doch, absolut. Also das ist total schlimm. Und warum machst du es dann immer wieder, wenn ich fragen darf und so her? Weil ich diesen Menschen da aus Rostock irgendwie total lieb habe. Und weil... Aber du hast doch deinen Freund auch total lieb. Den habe ich auch total lieb, das stimmt. So. Aber es ist halt so, dass das Sexuelle ein bisschen eingeschlafen ist. Und mit diesem aus Rostock ist das halt echt klasse. Das ist total gut, ja. Das alte Lied, ne? 8-jährige Beziehung, Beziehung gut, Sex ist ein bisschen ausgelutscht. Und außerdem ist er 23, ich bin 34, also das ist schon... Also finde ich schon gut, ja. Also und das Pikante daran ist ja, dass dieser Sex immer so sogar auch noch in der Nähe deines alten Freundes stattfindet, damals im Hotel. Ja. Und jetzt, der Rostocker hat euch auch besucht, ne, sagst du? Ja, zweimal, ja. Dann ja auch ist in der Wohnung passiert. Ja, klar. Mein Freund hat geschlafen und er war da, ja. Und wir haben es im Wohnzimmer oder im Gästezimmer gemacht, ja. Und dann am anderen Morgen saßt ihr drei am Frühstückstisch und habt über Gott und die Welt geplaudert. Genau, so war es, ja. War da nicht dennoch irgendwie eine bedrückende Stimmung? Nein, eigentlich nicht. Wir konnten das alles sehr gut vertuschen. Ja. Nur Andrea, ich finde das nicht gut, was du mir da erzählst. Also irgendwie ist es auch so gemein deinem Freund gegenüber. Ich weiß. Ne? Also wenn du Sex haben willst, dann man muss sich auch irgendwie entscheiden. Ja. Dann rede doch mit ihm. Vielleicht könnt ihr ja auch gemeinsam irgendwie was Neues entdecken. Aber so ist das so mies. Stell dir mal vor, das würde der mit dir machen. Ja, ich finde es auch. Ich finde selbst irgendwie total schlimm und fürchterlich, also das zu tun. Ich verstehe aber auch nicht, dass du, wenn du das schon tust, dass du dann deinen Lover, sage ich jetzt mal, deinen Geliebten, so nah an dein altes Umfeld heranlässt, also auch an dein Zuhause und an deinen langjährigen Freund, dass du das nicht ein bisschen alles mehr auseinanderhältst. Das stimmt da eigentlich. Ja, es ist jetzt kein Ratschlag. Ich wundere mich da nur rüber, ne? Dass du da alles so nah ranziehst auch noch. Das stimmt da. Also das Problem ist eigentlich auch das, dass ich mich nicht entscheiden kann. Entweder ich bleibe bei meinem Freund oder ich gehe zu ihm. Und ich gebe halt unheimlich viel auf dann hier. Alles eigentlich. Würdest du denn in irgendeiner Weise, jetzt in deinen wildesten Fantasien, jetzt tun wir mal den Freund aus Rostock zur Seite. In den wildesten Fantasien könntest du Könntest du dir eine sexuelle Chance für dich und deinen langjährigen Freund vorstellen? Also beispielsweise durch einen Swingerclub oder durch ein zusätzliches Pärchen oder einen dritten Mann. Nee, sowas nicht, auf keinen Fall. Ja. Nee, sowas nicht. Mhm. Nee, eigentlich nicht. Mhm. Also das ist natürlich dann auch ein hartes Urteil, ne? Wenn du sagst, eigentlich ist die Luft raus. Ja, irgendwie schon, ja. Mhm. Und die wird dann, und die wird in den nächsten, du bist ja auch erst 34, die wird, wenn du dich jetzt entscheiden würdest, ich will mit dem zusammenbleiben oder gar alt werden, das ist natürlich dann ganz, ganz, ja, ungeheuer kompliziert. Ne? Ja. Du kannst ja auf deine Sexualität nicht verzichten. Nee, eben. Und es ist aber auch schwierig, sich für diesen 23-Jährigen zu entscheiden, weil er selber jetzt wieder eine Frau kennengelernt hat, die 30 ist. Er steht wohl immer auf ältere Frauen. Mhm. Ich glaube, es geht aber auch jetzt gar nicht um die Entscheidung hin zu dem 23-Jährigen, sondern die Entscheidung, oder das Problem heißt, in dem Fall, ich, Andrea, kann ich mit meinem langjährigen Mann noch zusammen sein. Ja. Wir haben dieses große Problem. Ja, stimmt. Das ist richtig. Und da musst du eine Entscheidung treffen, die fair ist. Auch dann, guck mal, man trägt ja eine hohe Verantwortung, wenn man 8 Jahre mit jemandem zusammen war. Das stimmt, ja. Ihr habt viele tolle Sachen wahrscheinlich gemeinsam gemacht und das verbindet euch viel. Und das darf nicht so schmuddelig enden. Oder? Nee, das will ich auch gar nicht. Ja. Das stimmt. Naja, gut, ich werde eine Entscheidung treffen. Ja, auf jeden Fall war es genau auch zu unserem Thema. Ne? Ich mache es immer nur heimlich. Du machst es mit ihm heimlich. Ne? Das stimmt, ja. Danke für deinen Anruf. Tschüss. Danke, tschüss. Giuseppe, 25. Ja, hallo, Domian. Hallo, Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe, genau. Giuseppe. Mein Problem ist, ich stecke in einer Beziehung seit 1,5 Jahren. Du gehst bitte noch näher ans Telefon. Ich dachte, hörst du mich jetzt besser? Ja, es klingt nicht gut, aber es wird schon laufen, ja. Also ich dachte, ich stecke seit 1,5 Jahren in einer Beziehung, aber gehe zu einer Prostituierten seit 4 Monaten wieder. Moment, du steckst in einer Beziehung zu einer Prostituierten? Nein, ich habe eine feste Freundin. Ja. Aber ich gehe auch zu einer Prostituierten. Verstehe, ja. Weil, ich weiß nicht, da ist das, manchmal habe ich einfach so das Verlangen danach und dann gehe ich dahin im Monat circa 8 bis 9 Mal und habe dann halt diesen hemmungslosen Sex da. Wie bitte? 8 bis 9 Mal im Monat? Monat, ja. Im Monat gehst du zu einer Prostituierten? Ja. Und lässt ein Höllengeld da. Ja, ich würde mal sagen, ein Viertel von meinem Einkommen ungefähr. Was zahlst du für jeden Besuch? Ja, also es variiert. Man kriegt ja für 50 Mal kriegt man diesen Standard halt ganz schnell ein Quickie. Mhm. Ansonsten 100 Mark geht schon meistens drauf. Also kann man sagen, dass 5 bis 900 Mark unter Umständen oder 800 Mark sind weg im Monat? Ja, maximal. Maximal, Ja. Lebst du mit deiner Freundin in einer Wohnung? Nein, wir haben 2 getrennte Wohnungen. Mhm. Aber mein Problem ist eigentlich, dass ich ja, ich gehe nicht immer in diese Bordelle, sondern das ist mal ein Jahr, hält sich das so, dass ich halt nicht ins Bordell gehe, dann habe ich irgendwann die Phase, wo ich halt einfach mal wieder dahin muss. Mhm. Du bist mit deiner Freundin 1,5 Jahre zusammen, sagst du? Wir sind jetzt 1,5 Jahre zusammen, ja. Und wie lange warst du ihr treu? Ich würde nur sagen, das erste Jahr. Das erste Jahr. Du gehst jetzt seit einem halben Jahr wieder, weil du es vorher auch schon mal gemacht hast, vor deiner Freundin zu einer Prostituierten. Ja. Gehst du immer zu derselben? Wenn es sich anbietet. Also ich kenne Prostituierte, die pendeln zwischen hier und Holland, weil sie da wohnen. Und dann kommen sie hier ein paar Monate arbeiten und gehen dann wieder zurück nach Hause. Ach so. Und ansonsten ist immer eine andere da, die mir dahinter gefällt. Warum machst du das? Warum? Also, was... Es ist nicht, dass ich jetzt irgendwie auf ausgewünschte Praktiken stehe oder so, auf SM oder irgendwas anderes, sondern ich gehe da einfach hin und brauche noch nicht mal stundenlang zu reden oder was auch immer oder Vorspieler, sondern sie weiß einfach, was sie möchte. Mhm. Dann habe ich meinen Spaß da eine halbe Stunde oder weiß ich meine 40 Minuten und dann weiß ich, dann kann ich wieder nach Hause gehen, aber dann habe ich dann auch gewisse Bisse gegenüber meiner Freundin. Also diesen Sex kann deine Freundin dir nicht bieten. Da musst du erst reden und hast ein langes Vorspiel. Nein, sie kann mir den Sex bieten, natürlich, aber dann das dauert halt immer so lange, bis er in die Pötte kommt, sag ich mal. Hast du denn deiner Freundin das mal gesagt, dass du eigentlich gerne mal ab und zu auch so zack zack würdest wollen? Ja, aber ich meine, dann würde ich halt vorkommen wie so eine Prostituierte und das ist halt nicht so ihr Fall. Achso, da hast du nicht drauf geantwortet, ja genau das will ich ja. Also, das wäre dann ein bisschen blöd. Das wäre dann ein bisschen zu hart, das war jetzt auch ein Scherz. Ja, nee. Und dann kommst du natürlich mit schlechtem Gewissen dann zurück, ne? Ja, gegenüber meiner Freundin und zweitens auch wegen meinem Finanziellen. Also es geht ja schon auch ziemlich ans Geld. Da muss ich halt an anderen Ecken manchmal auch sparen, so wenn ich am Wochenende mal weggehen will oder so. Also diese, dass du zu einer Prostituierten gehst, hat auch nichts damit zu tun, dass du, das turnt ja einige Männer auch an, dass sie für ihre Lust bezahlen müssen. Darum geht es dir auch überhaupt nicht. Nein, darum geht es nicht. Es geht einfach, dass es einfach ist und schnell ist und ohne, ja, ohne irgendwelches Gedöns so rumherum. Ja, ich würde mal sagen, das ist eher daran liegt. Aber 8 bis 9 Mal ist natürlich eine hohe Quote, finde ich, im Monat. Ja, das ist schon beim Einkommen von 2.800 Mark, also ist das schon einiges. Hat deine Freundin irgendeine Witterung oder misstraut sie dir? Ja, sie misstraut mir schon. Also ich gehe, ab und an gehe ich noch Kellner nebenbei und dann ruft sie mal da an, dann bin ich nicht da. Also sie fragt mich doch schon, ob ich eine andere Freundin hätte oder so. Und deshalb habe ich auch keine, also ich hätte wahrscheinlich doch schon die Möglichkeit, irgendwie fremd zu gehen. Aber deshalb will ich das nicht ausleben, weil sie dann doch dahinter kommen würde. Zwischen so einer Prostituierten und mir ist ja keine Liebe im Spiel, sondern es ist ja einfach nur dieser Sex. Und das erfährt vermutlich dann auch keiner, weil du fährst dahin, er macht es und du bist wieder weg und das war's dann, ne? Ja, also ich meine, vielleicht bin ich bei einer sehr guten Prostituierten irgendwie, ist das auch schon so ein Freundschaftsverhältnis. Wenn ich da hingehe, dann ist das nicht nur zack, zack und dann wieder weg, sondern erstmal bevor ich reinkomme, dann erzählst du mir ein und dann... Wie läuft das Geschäft heute? Ja, so ungefähr. So Sachen halt. Ja, ja, klar. Ja. Packt den Sekt aus und dann trinken wir zusammen eine Flasche Sekt oder was und dann nimmt es halt Zeit. Und die, ja, ganze, die ganze Geschichte läuft aber, hoffe ich jetzt mal, gehe ich von aus, top safe. Bitte? Die ganze Geschichte läuft aber ganz safer sexmäßig. Auf jeden Fall, klar. Nee, das wäre mir schon zu riskant. So, jetzt ist auch wieder hier, so wie vorhin auch bei einigen Gesprächen, die Frage, wie soll das weitergehen, Giuseppe? Du hast eine Freundin, mit der du eine Beziehung hast, die du, davon gehe ich mal aus, liebst, sonst wärst du nicht mit ihr zusammen. Ja, sicherlich. Und du gehst 8 bis 9 Mal zu einer Prostituierten. Soll das jetzt die nächsten Jahre so laufen, oder wie? Das einzige Positive, was daran ist, halt, ich gehe ja nicht durchgehend. Also wenn ich jetzt meine 4 Monate zum Beispiel, ich habe jetzt seit 4 Monaten bin ich da, denke mal vielleicht, ist das nächsten Monat, dass ich dann die Schnauze voll habe, dann gehe ich wieder für ein Jahr nicht oder so. Dann ist das bei mir erstmal wieder gegessen für 1-2 Jahre oder so. Also du hoffst, dass du im Moment in deiner Austobphase bist? Ich denke, aus dem Alter bin ich raus. Und, naja, mit 25 und nicht. Und dass das schlagartig morgen aufhört und dass du nicht mehr hingehst. Ja, das kann gut sein, weil dann sehe ich mein Bankkonto und dann denke ich ja auch schon wieder, also mach mal langsam hier. Wobei ich da in diesem Fall auch eher, also ich finde, du solltest dann eher an deine Freundin denken, als dann an dein Bankkonto. Ja, mache ich ja, weil irgendwie, ich finanziere ja auch den Urlaub dann hinterher damit, deshalb muss ich dann schon rechtzeitig aufhören. Das heißt, du würdest den Urlaub mit deiner Freundin gefährden, wenn du weiterhin noch weitermachen würdest. Achso, ja. Ja, abgesehen natürlich von, auch von, wie wäre es, nehmen wir mal den Fall an, es wäre umgekehrt so, dass deine Freundin immer zu einem Dressman, einem Gigolo, wie immer man das nennen mag, ginge. Wie würdest du das aufnehmen und wie würdest du dich dabei fühlen? Ja, ich muss dazu sagen, ich bin ein ziemlich intolerantes Wesen. Also ich bin echt intolerant und auch sehr eifersüchtig. Ich denke mal, das wäre für mich dann das Ende der Beziehung. Und das würde ich nicht irgendwie wieder gut machen können oder würde das nicht gut machen lassen. Lass mal das genau mal so stehen. Ich danke für deinen Anruf, Giuseppe. Ich denke, also, so ein schöner Name und ich komme immer ins Stottern. Giuseppe. Giuseppe. Okay. Tschüss. Ciao, du mir. Rainer, 32 Jahre alt. Hi. Ja, hallo. Hallo, Rainer. Ich mache es immer nur heimlich und zwar nuckel ich noch am Daumen. Du nuckelst noch immer am Daumen? Ja. Wie süß. Ja, allerdings. Der Rainer mit 32 Jahren nuckelt am Daumen. Wann? Wann denn? Überwiegend, habe ich ja schon im Vorgespräch gesagt, also überwiegend, wenn ich für mich alleine bin, das heißt nachts nach der Arbeit. Ich arbeite ja bis in die Nacht hinein. Was machst du vom Beruf? Möchte ich jetzt nicht sagen, okay. Zweitberuf. Ich bin Zeitungszusteller, sagen wir mal so. Ja. Das heißt, ich komme dann morgens in der Regel zwischen 3 und 3:30 nach Hause. Und dann wird sich noch kurz hingesetzt, Fernsehen geguckt, was gegessen und dann geht's eigentlich ins Bett. Und in der Zwischenzeit, ja, dann flutscht der Daumen in den Mund, wie also, bei Kindern eigentlich auch. Also beim Fernsehen ist das die beste Zeit, ne? Du machst es ja gemütlich richtig, auf deiner Couch richtig, und genau, den, wie weit geht der Daumen rein? Ganz normal, also bis zum Gaumen. Ja, ganz rein. Ja. Wäschst du dir vorher auch immer die Hände, vor wegen der Bakterien und sowas? Ja, natürlich. Mhm. Ja, natürlich. Aber also wenn ich nach Hause komme, klar, nach dem Austragen, ja. Die Finger sind schmutzig, die werden gewaschen und dann... Und das ist so eine Marotte, die hast du dir seit deiner Kindheit beibehalten? Sag mal so, die normal liegen ja die Kinder das dann irgendwann ab, mhm. Und ich habe das beibehalten. Bist du in einer Beziehung? Zurzeit nicht. Du warst es aber mal. Ich war es mal. Und haben die Frauen das mitbekommen? Nein, um Gottes Willen. Also ganz, wirklich ganz geheim? Das ist wirklich heimlich, also ich sehe auch zu, dass es keiner mitkriegt. Ne, obwohl ich da immer vor Überraschungen nicht sicher bin, sei es hier zu Hause, in der Familie, in der Verwandtschaft. Und da muss der Daumen ganz schnell raus und trocken geputzt werden. Der ist jetzt, meiner ist jetzt auch noch nass, das muss man ja immer ganz schnell trocken wischen. Ja, genau. Ne, damit das da nicht so auffällt. Du lebst jetzt allein in einer Wohnung? Ja, ich bin jetzt bei meinen Eltern gerade. Achso, aber an sich hast du eine eigene Wohnung. Also, richtig, ja, genau. Da kann man sich schön gehen lassen. Ja. Was ist das denn für ein Gefühl für dich, wenn du das Ding reingeschoben hast? Und es ist tief drin, was? Das ist jetzt eine Formulierung. Also, wenn du den Daumen im Mund hast, was ist das für ein Gefühl? Kann ich nur zu sagen, also es ist für mich wie andere relaxen würden. Ich kann abschalten, ich kann entspannen und das ist es halt eben. Mhm. Ja? Nur, das bedeutet vollkommene Entspannung für dich. Richtig, genau. Mhm, ja. Wie ist es beim Einschlafen? Auch? Überhaupt, nee, da überhaupt nicht. Mhm, da überhaupt nicht. Wenn ich müde bin, bin ich müde und dann schlafe ich. Ja. Also da muss der Daumen nicht in den Mund. Hast du schon mal versucht, dir das abzugewöhnen oder hast du dich damit arrangiert? Ich habe, was heißt direkt abgewöhnen, jetzt bewusst nicht. Ich lebe jetzt damit quasi, achte darauf, dass es keiner mitkriegt. Mhm. Und ich weiß aber von Hinterstübchen, also von vielen Gesprächen und so weiter, dass es wohl aber auch mehrere Leute gibt, denen es so geht. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich bin gerade so am Überlegen, ob ich nicht sowas schon mal hier auch gehört habe. Ich meine auch, dass mir hier auch schon mal jemand sowas erzählt hat. Ja, so ich sag mal so als Ersatzbefriedigung für Liebe, für Geborgenheit, wenn man Stress hatte, um runterzufahren, abzuschalten. Ich stelle es mir nur sehr kompliziert vor, wenn man in einer Beziehung ist, dann ist es ja sehr schwierig, ne, dieses zu verheimlichen. Ja, schwierig würde ich nicht sagen, sondern ich würde sagen, dann ist es aber auch nicht mehr erstrangig. Dann rutscht es irgendwo zweite, dritte, vierte Stelle. Also es ist schon so eine Kompensation, ne, so eine Ersatzhandlung. Richtig, genau. Für unbefriedigtes Leben. Wo ich muss dazu sagen, meine Sorge ist wahrscheinlich, dass ich das mein Leben lang machen werde und... Sieht denn der Daumen ein bisschen mitgenommen aus, schrumpelig oder... Man sieht, nee, ganz im Gegenteil, der ist richtig schön. Richtig schön. Und hell. Ne? Also Rainer, man sieht den Unterschied. Jetzt müssen wir Schluss machen. Ich danke für deinen Anruf und lutsch noch schön. Jo, und viel Spaß noch oder viel Erfolg mit der Sendung. Dankeschön, ne? Wiederhören. In der Technik, Jeanette Kraus. Morgen sind wir mit einer offenen Talk-Radio-Show wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Bye, bye.